Bist du in Facebook? Ich auf dicken Maxo. Dabei siehst du aus. Ist die Orke, Alter. Ist die Orke, Alter. Ist die Orke, Alter. Scheiß, komm klar, Bengel, oder lass es. Ich will nur Pissritze sein, Alter. Ohne Scheiß, komm klar, Bengel, oder lass es. Shopping it.